Als die Fremden zu Beginn der zweiten Cartoon-Hälfte durch Manet kamen, hatte Tutulcio mit ihnen Freundschaft geschlossen und zeremoniell einen neuen Namen angenommen. Danach schickte er unter Führung seines Sohnes, des Wasserpriesters Nabbocchio, eine Delegation von 12 hohen Würdenträgern der Shio nach Sotuta zu einem Treffen mit Nachi Kokom von Otzmal, um die Partei der Iza zur Teilung der Regentschaft mit den Fremden zu überreden. Die Mission ist erfolglos. Wenig später kommt über die westlichen Länder, vor allem über die Shio, eine schlimme Dürre. Der Wasserpriester Nabbocchio von Manhi entschließt sich trotz der gespannten Verhältnisse, in Begleitung der Gesandtschaft, die er schon nach Sotuta geführt hatte, einen Pilgergang zum heiligen Cenote von Chichen Itza zu machen, um die Götter um Regen anzuflehen. Der Weg geht durch das Territorium des Nachi Kokom. Pochiu schützt sein Amt als Wasserpriester und die ganze Gesandtschaft schützt der heilige Zweck ihrer Mission. Aber überdies wird ihnen von Nachi Kokom offiziell freies Geleit zugesichert. Es ist eine Falle. Als die 13 Otzmal erreichen, werden sie in ein Haus geladen, das in Brand gesteckt wird, und die Flüchtenden werden umgebracht. Es war der 2. Februar 1536. Das Buch von Schumayel. 9 Emisch in der Tat war die Zeit, als er starb, der Wasserpriester Pochiu. Das Datum 9 Emisch war ein kalkulierter Affront. 9 Emisch ist der Tag nach 8 Ahau, der das Enddatum des Shio-Zyklus ist. Im Buch von Mani werden die Hintergründe angedeutet. Sie wurden ermordet von den Leuten in Sotuta, weil sie darum baten, den Spaniern zu erlauben, im Land zu bleiben und weil sie nach Chichen Itza gingen, um den Rat zu geben, dass der Krieg ein Ende finde. Nabbocchio und die anderen Kaziken, die mit ihm waren, wurden getötet von den Kokom, weil diese die Fremden im Land nicht haben wollten und wünschten, dass der Kampf weitergehe. An eine Einigung der verfeindeten Parteien war nicht mehr zu denken. Aber das Ende des Zyklus von Mayapan rückte unausweichlich näher. Von Bedeutung belastet fiel zudem der Tag dieses 13 Ahau in den Monat Schul, Ende. Es war der 13. November 1539. Kurz vor oder zu Beginn dieses Jahres trat ein außerordentlicher Kalenderkongress zusammen, um eine Lösung zu suchen. Das Resultat war die Einführung einer neuen Kalenderordnung, der beide Parteien zustimmten. Beide einigten sich darauf, sich nicht zu einigen und die Uneinigkeit zu akzeptieren, den neuen Cartoon-Zyklus gemeinsam nach der neuen Ordnung, aber getrennt voneinander zu führen. Die Shio akzeptierten 11 Ahau als Beginn, wie bei den Iza, und die Iza akzeptierten, dass die Cartoon-Zählung künftig nicht mehr nach dem Enddatum ginge, sondern nach dem Anfangsdatum. Die Iza bestimmten zum Sitz des neuen Zyklus wieder Mayapan, die Shio Ichkan-Sio, und die Einsetzungszeremonien fanden zu verschiedenen Zeiten statt. Die Iza hielten sie im August 1539 ab. Die Shio begannen einen Monat später mit einem Programm, das bis in den Januar 1540 dauerte. Cartoon 11 Ahau. Das Buch des Chilambalam von Schumayel. 13 Ahau war der Cartoon-Zyklus, dessen Sitz war die Stadt Mayapan. Maya-Menschen hießen sie. 8 Ahau kam die Zerstörung ihrer Länder. Dann kam ihre Zerstreuung über das ganze Land hin. 6 Cartoon später kam auch ihre Zerstörung. Es war das Ende derer, die Maya hießen. 11 Ahau war der Name der Cartoon-Periode des Endes derer mit Namen Maya, der Maya-Menschen. Christian Neu war nun ihr Name. Und die Führung der Länder wurde bestimmt von Sankt Pedro und dem Rey, dem großen Herrscher. Cartoon 11 Ahau, Nikte-Cartoon, der Blumen-Cartoon, 1539 bis 1559. Cartoon 11 Ahau ist der Cartoon der Eroberung par excellence. Nikte, Blume, steht für Krieg, sexuelle Ausschweifung. für die Xiu und für die Spanier, die sich mit ihnen zusammentaten. Cartoon Elfer Hau war der Beginn eines Izar-Zyklus, der auch der Zyklus der spanischen Kolonialherrschaft war und fast genau wie diese 1824 endet. Der Cartoon beginnt Ende 1539. Dritter Versuch und Abschluss der Conquista. Der Adelantado legt die Befriedung offiziell in die Hände seines Sohnes. Instruktionen des Adelantado Francisco de Montejo an Francisco de Montejo den Jüngeren zur Conquista von Yucatan. Die Stadt Tiu wirst du zur Hauptstadt machen. Meinen Anteil, der in der Provinz der Titul Xiu besteht, mit allem, was sie einschließt, der Stadt Campeche, mit allem, was sie einschließt, und der Stadt Champoton, mit allem, was sie einschließt, in deine Hände, weil ich weiß, dass du ein wahrer Hirte bist und zuförderst Gott unseren Herrn dienst und ebenso dem Wohl des Landes und dem Walten der Gerechtigkeit. 1540. El Mosso nimmt als Basis Campeche. Versichert sich der alten Allianzen. Geht strategisch vor. Teilt das Land in Zonen der Conquista. Organisiert indianische Hilfstruppen seiner Verbündeten. Ein Aufstand unter Führung von Nachi Kokom vom Neffen niedergeschlagen, mit Hilfe der Xiu. 1541, El Mosso mit dem Neffen in Tio, gibt Erlaubnis zur Versklavung von gefangenen Maya. Gezielte Kampagnen gegen rebellische Maya, die Region um Tio pazifiziert. 1542, Mérida gegründet. 4 Monate später die Stadt von 60.000 Maya unter Nachi Kokom umzingelt, die Maya vernichtend geschlagen, 1.000 zu Sklaven gemacht. Feldkaplan Francisco Hernández überwacht die Brandmarkung. Sklavenhandel nach Kuba. Eroberung des Ostens und Südens von Mérida aus. Nachi Kokom von El Mosso unterworfen, aber im Amt belassen. Wochenlange Kämpfe gegen Cochua. Kupul unterworfen. Cochua unterworfen. 1543-44. Die Pachecos, Vater Gaspar, Sohn Melchor, Neffe Alonso, zum Kommando der Eroberung der Südostprovinzen Uaimilche-Tumal eingesetzt. Gehen überall drastisch vor. Vor der Zähigkeit der Gegenwehr zu blinder Vernichtungswut getrieben. Nicht einmal Nero ist grausamer gewesen, schreibt Jahre später ein Franziskaner an die Krone. Die Bluthunde, die Garrotte, ertränken, abschneiden, Brüste, Nasen, Ohren, Hände. Abschlachten, bis Ruhe im Land ist. Gründung von Salamanca de Bacalar durch Melchor Pacheco. Die Dörfer und Städte der Maya verlassen. Sie konnten nicht pflanzen und sind in den Wäldern am Verhungern. Gründung von Valladolid bei Saqui in der Nähe von Chichen Itza durch El Mosso.